Radio Zusa. Der Frankenkönig Karl war es, der das Fundament für das heutige Deutschland. Wir können die Gegenwart nicht verstehen, wenn wir die Vergangenheit nicht Bayern, verstehen. Das gerne selbstständig geworden wäre, fest in sein Reich ein. Dasselbe tat im Nordosten mit den Widerstrebern. Als Otto auch noch den Thron von Karl den Großen und der Löwe von Angesicht zu Angesicht. In dieser Nacht legt sich Stalin gegen 3 Uhr hin. Die Ordonnanz wird wie immer streng dafür sorgen, dass er nicht gestört wird. Im Frieden schläft er ein, aber geweckt wird er doch eine Stunde später. Im Krieg. Erstens die Wiederbewaffnung Deutschlands und zweitens einen ganz großen Schritt nach vorn in der Richtung einer Bildung Europas. Wir sind die Bürger. Wir haben hier großartige Möglichkeiten. Leipzig, 307 Kilometer von Lüneburg entfernt, Benzinkosten etwa 42,35 Euro, mit dem Auto zwischen 5 und 6 Stunden, wenn kein Stau zu vermelden ist, mit der Bahn dreimal umsteigen, etwa 8 Stunden, relativ bequem mit Einblicken ins Hinterland, wo die Narben des industriellen Schrumpfungsprozesses der ehemaligen DDR und damit die Abwanderung vieler Menschen auch noch nach 20 Jahren sichtbar sind. Zu Fuß geht es auch in 2 Tagen und 10 Stunden immer der B4 nach, dann der B71, um auf der L143 nach Leipzig zu kommen, erleuchtet mich der Routenplaner. Aber seien Sie vorsichtig, meldet er auch. Der Routenplaner, Fußgänger, ist noch im Beta-Stadium, lese ich. Seien Sie also vorsichtig. Auf dieser Route gibt es möglicherweise keine Bürgersteige oder Fußwege. Wie immer Sie, verehrte Besucher, eine Stadt besuchen, hängt von Ihrer Zeit ab und was Sie dort sehen oder hören wollen, bestimmt Ihr Interesse. Was Sie hier hören, ist Ihr Bürgerrundfunkradio, Radio Zusa, und Sie sind eingeladen zu den Elbpilgergesprächen in der Stunde zwischen 11 und 12 Uhr. Am Mikrofon Irene Rosenthal. Seien Sie willkommen zum Gespräch mit Pfarrer Wonneberger aus Leipzig. Es ist die Zeit, jetzt was zu sagen, es ist die Zeit, jetzt aufzustehen, im Jammertal aus hohlen Phrasen. Friedlich Perspektive sehen, es ist die Zeit, es ist die Zeit. Zeit, nicht mehr zu heucheln, Schluss mit der Zweizüngelei. Fort mit Bonzen, Privilegien, sprich, er bricht dich wirklich frei. Es ist die Zeit, es ist die Zeit. Pfarrer Christoph Wonneberger machte die Leipziger Montagsdemonstrationen erst möglich. Den Ruhm jedoch ernteten Nebenfiguren, titelte Fokus 2009. Im gleichen Jahr erhält er den Bambi als Ausdruck der Würdigung seiner Arbeit. In den Friedensgebieten sind wir mündig geworden. Das sind seine Worte in der Leipziger Zeitung vom 24. und 25. September 1994. Aber erst jetzt mal der Reihe nach. In Gedanken blättere ich während der Fahrt nach Leipzig noch einmal die geschichtlichen Ereignisse durch. Ein Staat kommt. Nach der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945. Die Bodenreform der sowjetischen Besatzung stieß auf Zustimmung bei der Bevölkerung, aber der Wandel zur kommunistischen Parteidiktatur unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei SED stieß bei der Mehrheit der Bevölkerung auf Ablehnung. Hinzu kommen schlechte Lebensbedingungen. Die Ereignisse endeten am 17. Juli 1953 in Streiks und Massendemonstrationen. Die ersten Ausreisewilligen suchen eine Zukunft außerhalb der DDR. Am 13. August 1961 beginnt der Mauerbau und damit eine 40 Jahre andauernde Sperrung zwischen Ost und West. Der Staat kommt. Der Staat geht. Zunächst ist auch die DDR-Führung an einer Modernisierung der Gesellschaft interessiert. Der Trabant, der Begleiter, war der Wunschtraum vieler. Die Rennpappe konnte eben auch jeder selbst reparieren. Jung sein in der DDR hieß Wildcampen an der Ostsee, baden, trotz Nachtverbot. Jung sein hieß Kleidung selber schneiden, Radio DT64 mitschneiden und den Simpsons-Roller in die Kurve legen. Echte Rebellion hielt sich allerdings in Grenzen. Denn bei vielen tat die sozialistische Erziehung ihre Wirkung. Lernen, lernen. 1989 endete der berufliche Bildungsgang der Bevölkerung ab 14 Jahre immerhin mit 48,3% als Facharbeiter. Die Polikliniken wie die Kinderkrippen wurden zunächst ganz abgeschafft nach der Wiedervereinigung, um nach 2 Jahrzehnten als Zukunftsmodell wieder eingeführt zu werden. Sudel Ede, wie Karl Eduard von Schnitzler im Volksmund genannt wurde, sorgte im Fernsehen für die richtige Bewertung des Westfernsehens, das man eben nicht verhindern konnte. Die Flucht in die Idylle war sozialistisch verordnetes Programm und kollektiv veranschlagt. Sinnvolle Freizeitgestaltung stand in der Regel für Jugend- und Sportveranstaltungen. Immerhin besaßen 55% der Bevölkerung 1985 einen Kleingarten. Doch der Freund hört als Feind mit. Jeder musste damit rechnen, dass seine Post oder sein Telefon abgehört wurde. In diesem Staat begannen Bürger über Unterdrückung und Friedenswege nachzudenken. Ein Staat kommt, ein Staat geht. Spätestens nach der Niederschlagung des Prager Frühlings in der Tschechoslowakei am 21. August 1968 war endgültig Schluss mit den Hoffnungen auf eine Verbesserung des Sozialismus. Zwar gab es Anfang der 70er Jahre die völkerrechtliche Anerkennung des Staates DDR. Doch im Gegenzug wurde die Überwachung ausgebaut. Am 9. November öffneten unfreiwilligerweise die Grenzsoldaten die Schlagbäume. Weil Günter Schabowski die Reisefreiheit nach Entscheid des Politbüros verkündete. Eine friedliche Revolution setzte sich fort. In diesem Staat wurde Christoph Wonneberger geboren. Also, jetzt sind wir hier in Leipzig und mir gegenüber sitzt Christoph Wonneberger. Das wollen wir nochmal sagen, genau. In welcher Umgebung sind Sie groß geworden? Also, ich bin im Dorf geboren, im Erzgebirge, etwas hügelig schon, ganz kleines Dorf, im Pfarrhaus sozusagen geboren. Nein, natürlich bin ich nicht im Krankenhaus, im Pfarrhaus geboren, sondern im Krankenhaus schon. Aber ja, jedenfalls die ersten Jahre. Die 6 Jahre habe ich dort gelebt, zu Hause, und bin sozusagen dann in Wiesa, so heißt dieses kleine Dorf, am Fuß vom Anneberg. Und da bin ich dann in der 1. Klasse schon gekommen, dort. Schon da hatte ich das Problem, also mit der Freiheit. Das heißt, Sie waren widerspenstig? Ja, und ich habe gesagt, also ich war der Einzige, der gesagt hat, nein, wenn es nicht müsste, dann würde ich nicht in die Schule gehen. Sie waren immer schon so ein kleiner Revolutionär, oder? Das will ich nur. Nein, ich denke, ich habe eigentlich immer mir einfach mehr die Freiheit genommen. Ja. Also, obwohl es eigentlich gar nicht erlaubt war. Also selbstbestimmt sozusagen auch zu agieren. Ja, und das hängt sicher auch daran, mein Vater war auch sehr selbstbewusst so und sehr prägend. Und da musste ich auch die Freiheit mir auch immer nehmen. Also auch die Verbote, die mir aufgesprochen wurden, die habe ich also oft auch negiert und habe sie dann einfach überhört oder so. Und ich habe auch gelernt zu überhören. Sowas. Ja. Und das ist so, und ich denke, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass, also, wo ich dann größer wurde, sozusagen, da war es nicht nur der leibliche Vater, sondern es war auch der Vaterstaat, mit dem man dann zu tun hatte, wo man auch eingeengt wurde. Wie haben Sie das verspürt? Naja, schon überhaupt, dass man nicht das machen konnte, was man wollte. Also konkrete Beispiele, was also, bedeutet? Schon in der Schule, nicht? Also dass man sich nicht aussuchen konnte, welches Fach man betreibt in der Schule. Das war ihm vorgeschrieben. So. Und dann musste man eben sehen, wie man da irgendwo trotzdem durchkam, nicht? Oder ja, und dann war auch dann so, ich konnte da noch nicht in die Oberschule, so, weil das war in dieser Zeit, in den 50ern in der DDR so, dass man da eigentlich Sohn von Pfarrer oder so nicht in die Oberschule gehen. Das war dann in manchen Phasen anders, aber bei mir war es so, nicht? Also, ja, dann habe ich mir überlegt, was ich dann mache. Habe wenigstens die Mittelschule damals, also hieß das, 10 Jahre dann besucht. Und habe dann einen Beruf übernommen. Also ich wollte auch gerne auch eigentlich was mit der Hand noch machen. So, immer schon eigentlich. Also es war mir immer so, diese Verbindung zwischen Kopf und Hand, das war, inzwischen sind auch die Füße dazugekommen. Aber also das heißt, Theologe war gar nicht so Ihr erster Beruf? Ach, überhaupt nicht, niemals. Also das wäre mir ausgeschlossen bei mir eigentlich. So, ja, ja. Aber ich habe gesehen, mein Vater war so ein bisschen verheiratet auch mit seinem Beruf und so. Und da habe ich gesagt, nein, das ist doch wirklich nicht, also das sollte man nicht machen. So, die ganze Familie leidet darunter und so. Also, ja. Naja, und dann habe ich also erstmal mein Beruf, also kam Maschinenschlosser gelernt in einem großen Betrieb. Fahrrad, Diamant, gibt es immer noch oder wieder in Chemnitz, ja, 53. Da war, hieß es noch Chemnitz und dann zwischenzeitlich hieß es Karl-Marx-Stadt. Ja, und dann habe ich dann nach dieser Ausbildung als Maschinenschlosser. Am Ende dessen habe ich dann überlegt, also will ich das dann weiter so betreiben, also Technik, also irgendwo vielleicht irgendwo weiter Fachschule sowas oder Ingenieur oder sowas. Aber dann habe ich gemerkt, das ist doch nicht, was der Weg ist, den ich gerne gehen will. So, nicht? Also, was hat denn so das Umdenken herbeigeführt? Irgendwo gedacht, es muss noch was anderes geben. Sondern ich hätte, wenn das möglich gewesen wäre, hätte ich gerne was mit Sprachen gemacht oder irgendwas, Germanistik oder irgend sowas. Also wo man selber ein bisschen was gestalten kann irgendwie. Also Regisseur vielleicht oder sowas. Aber das war natürlich unmöglich, sowas. Also das konnte man gar nicht denken eigentlich, nicht? Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich musste ein bisschen Paroli bieten meinem Vater, weil auch seine Überzeugung als Theologe, bin ich ständig angeeckt. Ich hatte auch eigentlich eine andere Überzeugung eigentlich so. Und da habe ich gedacht, naja, also ich muss mich selber jetzt dafür ein bisschen ausbilden, dass ich da ein bisschen dagegen halten kann. Also und da studiere ich am besten Theologie. Ich musste mich selber, wie soll ich sagen, erfinden auch, richtig. Also nicht niedermachen lassen, so, nicht? Das ist schon auch eine richtige Vaterfigur. Ja, ja, ja, also sehr stark, ja. Nur war ich dort der Älteste, also meine beiden Brüder, dann, da war das Thema vorbei. So weit hat die Kräfte gar nicht gereicht vom Vater. Thank you. Das Theologiestudium nimmt Christoph Wonneberger in Rostock auf. Dort hört er Vorlesungen über griechische Philosophen, Hegel, Marx, aber auch Habermas. Gegen die Enge des Alltags setzt er die Freiheit im Denken. War es auch so ein Stückchen Freiraum, das Theologiestudium? Für mich? Ja, absolut, ja. Ja. Also ich habe für das Studium habe ich nur das, was ich für die Prüfung brauchte. Also alles andere habe ich gemacht, was mir Spaß gemacht hat. So, also. Und dann habe ich natürlich versucht, eben auch immer mal schon irgendwas auszuprobieren. Nicht? Also wir haben zum Beispiel mal versucht, also das gab es noch nicht bei den Theologen, mal eine Grundorganisation von der FDJ zu gründen, selber. Und gesagt haben, wir probieren das einfach mal so mit Bestimmung, wie könnte man das, wir haben das ja auch im Westen parallel, in dieser Zeit war das ja auch so, wie kann man Selbstbestimmung in der Gesellschaft auszuprobieren, nicht? Also erstmal bei Studenten zum Beispiel, aber es ging um Bestimmung in Gewerkschaften, war damals auch so, das war das praktisch das gleiche Denken eigentlich, nicht? Wie kann man sich einbringen? Und da haben wir gesagt, so eine Gruppe da zu gründen und selber den eigenen Sekretär gleich wählen. Und da können Sie uns, das können Sie nicht in den Schlüssel bespucken. Und da haben wir versucht, das zu vernetzen, auch in der DDR, in verschiedenen Unis, und haben versucht, also das zu exportieren auch. So, und wie so ein kleines Netz sozusagen zu schmieden. Ja, das ist aber dann, ich weiß nicht, in welchem Jahr das genau ist, war vielleicht schon 67 war das, ja. Die sehr, sehr viel sich vorgebracht haben und sehr, sehr viel laut geredet haben bei dieser Geschichte, die haben sie also kassiert, also irgendwo inhaftiert, ne? Und die wurden dann als Agenten verurteilt auch und wurden dann später dann mal abgeschoben worden. Ja. War's Traum oder wirklich, als ich in dieser Stadt irgendwo in Gedanken jenen Laden betrat. Hinterm Tisch dieser Händler wirkte irgendwie fremd, verbarg mühsam zwei Flügel unterm lichtweißen Hemd. Das Regal war bis unter die Decke voll mit Tüten und Schachteln gestellt. Doch im Dämmerlicht konnte ich nicht sehen, was die eine um die andere enthält. Nur ich fragte den Händler, was verkaufen Sie hier? Alles, was Sie sich wünschen, alles gibt es bei mir. Das, wonach Sie sich sehnen, was Sie froh machen kann, was Sie schon nicht mehr hofften, alles biete ich an. Oh, wie hab ich mich da vor dem Händler mit dem Wünscheaufsagen beeilt. Sieh, ich möchte das Schweigen der Waffen und die Brötchen viel besser verteilt. Mehr Verstand in die Köpfe, aus den Augen die Gier. Elternzeit für die Kinder, Achtung vor jedem Tier. Helle Zimmer für alle, Arbeit je nach Talent. Als ich Luft holen wollte, sprach er kleinen Moment. Sicher haben Sie mich falsch verstanden. Wie ich höre, wollen Sie Früchte von mir. Ach nein, ich verkauf keine Früchte, nur die Samen dafür. Sie sind zugeschaltet, verehrte Hörer, bei Radio Zusa im Gespräch mit Pfarrer Christoph Wonneberger. Mit zu den Kernaufgaben pfarramtlicher Tätigkeit gehört auch die Jugendarbeit, die Christoph Wonneberger auch deshalb gerne ausführt, weil hier die Interessen der Jugendlichen und auch die des Theologen gut korrespondieren. Spürbar ist jedoch auch hier schon die Einengung der eigenen Interessen. Naja, praktisch die Jugendlichen, die kamen aus der ganzen Stadt, ne? Also, und da ging es eben um, was weiß ich, um alle möglichen verschiedene Themen, ne, die eben die Leute eben interessiert haben. Also, was weiß ich, also auch Musik zum Beispiel eine Rolle gespielt, ne, weil das ist, so eine, ist schon ein sehr Medium für Jugendliche vor allem. Aber ich meine, es geht einem, ist mir auch selber so gegangen. Es gab da, ich sage, Jahre, sage ich, ne, also wo die ganze Blues Szene, also alles, was da war, nicht, die sind alle aufgetreten. Und manchmal versucht sogar, das mal draußen zu machen, nicht? Aber das war dann also nur, das waren nur 2 Stunden und dann kam die Polizei, nicht? Offiziell, das sind ja nur die Stasi, die das dann die zuträgen, ne? Und bis der Draht heiß ist, kommt, und dann muss eben die Polizei einen Auftrag geben, ne? Das waren ja die Nachbarn, es waren eben irgendwelche Leute, die das bespitzelt haben, das ist ja klar. Oder von uns selber, die da selber da waren, nicht? Also, es war immer so das Problem, nicht? Was war das Ungewöhnliche daran? Ich meine, Musik, war das jetzt so als Westimport verschrien oder was waren die Gründe dafür? Das war nicht erlaubt. Also irgendwo außerhalb von den Mauern, nicht? Der Kirche, als Beispiel. Irgendwas, das muss angemeldet werden in irgendeiner Veranstaltung. Und die wird dann niemals erlaubt werden unter solchen Bedingungen. Nicht? Also es sei denn, es ist von ganz oben, so eine Art Kirchentag oder sowas, nicht, wo das mal so eine Ausnahme ist. Da wird das mal geduldet, so, aber auch in einem bestimmten Rahmen. Und das wird also lange x-mal, ach, was weiß ich, also zugedeckt, bis es fast nicht mehr lebt. Oder sowas. Also spontan kann man da, sonst konnte man fast nichts machen. Nicht? Also ich habe dann oft eben solche Sachen gemacht, einfach ganz spontan. Nicht? Also, und dann geht es eben so lange, bis die Polizei kommt. Und dann ist es gut. Also, es gab jetzt keine weiteren Sanktionen oder Auflagen? Nein, also bei mir nicht so direkt. Nicht? Also ich meine, es gab schon Sachen, wo man dann sagt, also ja, also wenn sie dann das nächste Mal, ne, dann drücken wir also kein Auge mehr zu. Also, oder was weiß ich, also da gibt es ständig Drohungen, natürlich, klar. Aber man hatte eben als Pfarrer doch eine relative Freiheit, ne, wenn man es nicht genommen hat. Aber die meisten haben die Freiheit sich nicht gar nicht genommen. Also, wann hatten Sie denn so, wann war der Zeitpunkt bei Ihnen spürbar, wo Sie gesagt haben, so dieses Zusammenleben in dieser Form will ich nicht mehr mit der Gesellschaft und damit eben auch mit den Staatsvertretern? Auch das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich habe immer das Gefühl, also man muss dafür nur sorgen, dass jetzt also ein bisschen mehr Druck entsteht. Also dass Leute einfach sich da auch mit bewegen. Also das war für mich ja das Anliegen auch immer, zu sagen, also ja, ihr seid doch nicht einfach Opfer, sondern ihr seid, habt doch selber einen Freiraum. Also natürlich habe ich dann gesagt, also immer, also meine Freiheit ist natürlich nicht deine, sondern nur erstmal meine. Aber ihr müsst eure selber entdecken. Also ihr könnt nicht, aber nicht das nicht einfach nachahmen, was ich mache. Weil als Pfarrer habe ich relativ Raum. Und wenn ihr das machen würdet wie ich, dann ist es, wird er also gleich inhaftiert, ne? Ist klar. Also das ist abgestuft natürlich. Aber euren Freiraum müsst ihr trotzdem entdecken. Also nicht, keiner ist geboren dafür nur zu kuschen. Also das ist so, man muss, und diesen Freiraum muss man entdecken. Und man muss ihn auch erweitern, indem man immer wieder probiert, geht's oder geht's nicht. Mhm. Also ich habe versucht, immer auch zu vermeiden, dass Leute einfach depressiv damit umgehen. Sondern gerade andersrum, nicht? Also ihren Freiraum sich entdecken, also auch ihre Ideen selber so entdecken können. Ne? So. Aber das habe ich mit ihnen auch ausprobiert, indem ich immer mit einer Arbeitsgruppe, ja, wenn zum Beispiel bestimmte Sachen, Literatur nicht gespielt wird oder weiß ich, dann haben wir eben, was weiß ich, Sachen, also von Polen, irgendwo Theaterstücke haben wir eben sozusagen mit verteilten Rollen gespielt. Ne? Oder so. Also das haben wir einfach so gemacht. So. Und das haben gemerkt, aha, das checkt, ist was drin. Da kann man was machen. So. Und die haben auch gemerkt, sie haben auch mehr Selbstvertrauen danach, wenn man sowas ausprobieren kann. Nicht? Also in der Schule haben sie es jedenfalls nicht gelernt. Also sowas eben. Ne? Und das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und ich habe mal gemerkt, ja auch mit den Jugendlichen, das tut denen auch gut. Nicht? Also. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit, das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit. Grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen. Dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid. Anfang der 80er Jahre tritt der Gedanke an die Friedensbewegung stärker in den Vordergrund. Christoph Vonneberger. Also alles, was Frieden zu tun hat, also das hat mich auch immer begleitet noch, ne? Was will ich, 60ern, ja, was will ich, Atomkraft, Kernenergie, Rüstung, das hat mich immer beschäftigt, so, ne? Parallel. Also manches konnte ich in die Jugendarbeit mitbringen, so, aber manches musste ich auch für mich erstmal machen. Sich so einfach so eine Art eine Friedensbewegung oder Arbeit sozusagen weiterentwickelt. Auch natürlich in den Kirchen. Etwas, aber auch sehr, sehr moderat natürlich. Weil sie hatten ja auch nicht irgendwo in der Öffentlichkeit, also, sondern es gab schon ein paar Leute, die haben sich auch beschäftigt damit, nicht? Also wie kann man Frieden sozusagen lernen, Erziehung zum Frieden. So, das gab so die erste, das waren so die erste Schub sozusagen in den Kirchen. Aber ich habe mich, wie gesagt, eben auch noch technisch mit, ich habe mich zum Beispiel mit Technik beschäftigt, also mit Rüstungs, Technologien und solchen Sachen und Strategien. Also ich habe versucht, habe also Freunde mich angespitzt und habe also die ganzen Bücher also von den verschiedenen Instituten mir schicken lassen und habe die durchgearbeitet und so. Weil das hatten nicht viele Leute und haben sich damit beschäftigt. Und dann hat sich das einfach das auch immer ein Stück weiterentwickelt dann. Und die Jugendlichen kamen ja dann auch ständig mit diesen Fragen. So. Und naja, dann hat man gedacht, man müsste eine Idee haben. Mal versuchen, was ganz anderes machen. So. Naja, und da habe ich sowas ausgebrütet. So eine Idee. Ich habe das Sozialer Friedensdienst genannt da in Dresden. Ja, ich habe das einfach so. Ja, ist das mir so, war ich da so schwanger damit. Naja, und dann habe ich das mal so vorgestellt an ein paar Kollegen so, und dann habe ich ein paar Jugendlichen gefunden und da haben wir so eine Initiativgruppe angefangen damit und habe ich also SOFT genannt. Also Sozialer Friedensdienst. So. Und das war natürlich schon eine ganz schöne Bewegung dann. In der DDR, hat dann auch Auswirkungen. Ne? Und ich habe auch versucht, also einfach mit solchen weiterzuarbeiten, auch mit Methoden, die man sonst gar nicht macht dafür. Also weil ich habe dann als Kettenbrief, so als Methode benutzt, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, die man eigentlich sonst politisch nie nimmt als Methode. Aber ich habe gesagt, wie kann man sonst überhaupt Öffentlichkeit herstellen? Also muss man eben noch was anderes auch finden, wie man das machen kann, nicht? Ohne dann also gleich inhaftiert zu werden. Die Idee der Kettenbriefe entsteht und wird umgesetzt. So, also, weil man kann das also dann weitergeben und das ist dann weg. Also man hat das nicht zu Hause, also das ist nie, man hat es einfach weitergegeben. Sowas zum Beispiel. Also sowas muss man auch innerhalb, unter den Bedingungen der DDR, muss man auch Ideen entwickeln. Der Wandel zu Friedensgebeten kam bereits 1981. Damals sollte anstelle des Wehrdienstes ein Friedensdienst ins Leben gerufen werden. Rolf Braugmann zeichnet die Ereignisse nach. Zitat: Pfarrer Wonneberger war kein Unbekannter. Als Pfarrvikar in Taucher bei Leipzig begleiteten ihn dicke Bände des DDR-Geheimdienstes. MFS. Nachdem er schon früh in Dresden in einem Sammelband mit anderen aufmüpfigen Pfarrern bearbeitet wurde, störte sein Einsatz für Menschenrechte die gute Beziehung zwischen Staat und Kirchenapparat. Logischerweise witterten die Offiziere sofort Verrat an der Nationalen Volksarmee, als einer ihrer inoffiziellen Mitarbeiter, der den AK-Frieden der SEG Dresden an der Technischen Universität leitete, beim Treffen Ende März 1981 seinem Führungsoffizier Leutnant Pohl mitteilte. Im Oktober 1980 erarbeitete Pfarrer Wonneberger, Pfarrer Brettschneider und ein namentlich nicht bekannter Pfarrer einen Schriftsatz mit der Bezeichnung Initiative Sozialer Friedensdienst. Ein zweites Mitglied der Initiativgruppe, Angestellter eines kirchlichen Bauhofs, meldete Ähnliches bereits Anfang November 1980 seinem Führungsoffizier und schätzte ein: Ich bin der Meinung, dass Pfarrer Wonneberger immer weiter von der kirchlichen Linie abkommt und diese als Tarnmantel für seine eigentlichen Ziele gegen die bestehende Gesellschaftsordnung auftritt. Nachdem auch noch die Theologen und MFS-Mitarbeiter Posol und Ring ihren Führungsoffizieren die Geburt dieser Initiative gegen den Wehrdienst bestätigten, wurde schweres Geschütz gegen die Handvoll Jugendlichen und ihre Pfarrer aufgefahren. Die Eröffnung eines operativen Vorgangs, kurz genannt OV, mit dem Codenamen Provokateur, wurde gegen die Pfarrer Wonneberger, Burkhardt und Berger und dem Superintendenten Wetzel angeordnet. Ende Juli 1981 begründete der Referatsleiter des Kampfes gegen innere Opposition in Dresden: Mit dem Papier Initiative für einen sozialen Friedensdienst greifen diese Amtsträger die Verteidigungspolitik unseres Staates offen an. Ziel der Verarbeitung ist es, staatliche Organe unter Druck zu setzen und eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit zu erreichen. Dadurch erfolgt eine Untergrabung der Verteidigungspolitik unserer Partei. Es sind Beweise für die staatsfeindliche Tätigkeit zu dokumentieren und diese zur Isolierung der Verdächtigen innerhalb der evangelischen Kirche zu nutzen. Maßnahmen der Zurückdrängung werden eingeleitet. Die Initiative verbreitete sich jedoch überraschend schnell und stieß auf großes Interesse unter den Trempern genannten alternativen Jugendlichen. Mit Schreibmaschine mühsam abgetippt, wurde der Aufruf 100-fach unterzeichnet, an die Landessynode geschickt. In Sachsen erreichten allein 700 unterzeichnete Aufrufe die Herbstsynode 1981. Im Zeitalter der E-Net-Plattformen wirkt handgemachte E-Mail-Kunst anachronistisch. Die Pioniere der E-Mail-Kunst versandten Texte auf handgeschriebenen Postkarten an ihre Absender. Diese frühe Kunstform als unbegrenzter Speicher für die Freiheitsbewegung zeigte ihre Effizienz als Freenet-Börse für unzensierte Gedanken. Also wenn man politische Kunst sozusagen Postkarten verbreitet, also das Format von einer Postkarte und da selber was gestaltet und da aber eine Briefmarke dran steckt, drauf klebt und nicht ohne Umschlag. Und dann kamen natürlich Leute, die aus Leipzig eben, die waren ein Stück aufgeschlossene Leute, die von irgendwo kamen, das gehört haben so und haben da mitgemacht. So bei dieser Aktion, das war nicht viel, das war viel los da. Also, aber es war was Intensives, ne? Und die Idee war ja immer dann, so, dass die was ganz Aktives zu machen, gestalten was, zu sich selber zu kommen und aber auch wieder etwas hinaus zu bewegen. Und dann habe ich meistens dann am Abend dann noch eine Veranstaltung dann Leute eingeladen, die was noch, die einen Impuls nach von außen reinbringen. So, das ist immer so die Idee einfach, ne? Und dass man dann auch, eine Struktur versucht, also eine Art, nicht gerade Stundengebet, aber so viermal im Tag, ne? Dass man so eine Struktur vom Tag sozusagen da sich selber entwickelt. Ne? Christoph Wonneberger geht von Dresden weg in die Provinz, legt selber Hand an das baufällige Dach der Kirche. Glaubenssache wird zur handfesten Sache. Politisches Fasten ist eine andere Form der Sammlung. Einige Zeit später ruft ihn der Superintendent nach Leipzig in die Nikolaikirche. Und da hat der Superintendent damals, der hatte mich vorher schon immer bekniet und hat gesagt, machen Sie doch mal die Friedensgebete. Müssen Sie mal übernehmen, da ist nichts los, da kümmert sich niemand und das ist alles ein bisschen lahm und das ist nur, dass es gerade stattfindet. So, nee, also wäre schön, Sie haben das doch in Dresden gemacht, Sie können das doch schon jetzt weitermachen. Und das ging aber nicht, weil mein Kopf war einfach nicht frei und auch die Hände auch nicht, die waren auch nicht frei. So. Und da habe ich dann gesagt, danach, gut, ich mache das dann. Und da habe ich dann 1986 dann die Friedensgebete da in der Nikolaikirche dann übernommen. Und ja, die gab es schon bis dahin, eben seit 82. So. Aber das war eben auch eine ganz, ganz kleine Gruppe, die war eigentlich kopflos. Also die das so ein bisschen gemacht haben. Ne? Und da gab es immer noch irgendeinen Pfarrer, der hat dass er da war und mal gesagt, mal begrüßt hat oder so. Aber ansonsten hat nie ein Pfarrer was damit zu tun gehabt. Und das war ja immer auch die Idee von dem Friedensgebet war ja auch nie, dass da Pfarrer das machen, sondern dass eben Laien machen, selbstständig machen. Ne? Also ich war der einzige Pfarrer, der angestellt war sozusagen. Die anderen waren alles Laien und das habe ich auch immer gemacht. So, ne? Habe gesagt, das ist gar nicht wichtig. Ne? Die müssen sowieso das ausbaden. Also ausbaden? Ja, was man machen will, ja. Das muss man auch ausbaden. Mhm. Nicht? Also. Aber ich kann mir vorstellen, es war ja nicht mehr einfach so möglich in der Nikolaikirche. Bis Sommer 88, also 2 Jahre, war das ohne Probleme. Wurde kein Pfarrer gebraucht. Christoph Wonneberger, der Gerufene in die Nikolaikirche, wird zur Unperson erklärt. Naja, da gab es offenbar Druck und da haben sie mich abgesetzt. Ja, naja, und dann gab es auch, und dann sind die wichtigsten Gruppen, die sind ausgezogen und die haben sozusagen den öffentlichen Raum entdeckt. So. Weil sie durften sich nicht mehr äußern. So. In der Kirche? Ja. In der Kirche durften sie nicht mehr. Also war der kirchliche Sanktion jetzt keine... Es war richtig so mit gegen, also war richtig Bürgerkrieg in der Kirche. In der Kirche war Bürger. Ja. Also ja, wer ja. hat denn dagegen wen agiert? Die Angestellten, also der Sohn, der Pfarrer und die Gruppen, die haben, also was weiß ich, das war eben, dann wurde das Mikrofon verweigert. Dafür ist dann... Also der Kirchenraum ist kein politischer Raum, hieß das ganz kurz und bündig. Ja, das ist so, das Problem ist ja, also wenn, die hätten das also, denke ich, auch alles gut geduldet, so, ne? Wenn nie ein bisschen Druck von außen ständig war. Mhm. Nicht? Also das war ja das Problem. Die Gruppen haben natürlich auch viele Ideen gehabt und so weiter, wo andere gesagt haben, das gehört, das können wir ja nicht besprechen. Also das können wir darüber. Und diese Form, das geht auch nicht. So, nicht? Und also es war eine öffentliche Diskussion. Sind die da jetzt mit Plakaten reingekommen? Waren das jetzt Gebete, wo sie davor standen, auf dem Altar, an der Kanzel? Noch nicht. Nein. Also das gab es dann nicht so. Sondern es gab dann nur einfach. Bei mir war das so, das letzte Friedensgebet, was ich dann verantwortet habe, das war also 88 da. Und daraufhin gab es eben oft eine Auseinandersetzung und im Sommer gibt es immer dann eine Pause. Und diese Zeit haben Leute benutzt und haben gesagt, also jetzt muss ja was ganz anderes werden. Also der Staat, also beziehungsweise die Partei, oder die haben wesentlich mehr Druck auch der Kirchenleitung gemacht insgesamt. Und hab ständig, der Bischof wurde vorgeladen ständig und ich war schon im Gespräch auch immer dabei, aber ich habe natürlich auch immer meine andere Meinung gehabt, also das ist ja klar. Und muss man dann natürlich sagen, die Kirche hat auch Kirchenrechte, so, wo man sagt, dass eigentlich hätte das alles der Kirchenvorstand verantworten müssen. Nicht? Haben sie aber gar nicht gemacht, nicht? Ich war. Sie haben das nicht verteidigt oder Sie haben das nicht verantwortet? Ja, sie haben bis jetzt, sie waren ja nie beteiligt bis jetzt immer. Sondern die waren zwar. Duldet. Ja, sie waren aber auch gar nicht dabei. Also sie können, haben das immer nur gehört irgendwo, nicht? Und waren ja gar nicht, die waren ja gar nicht engagiert gewesen dabei. Was waren ja, wollten, waren ja gar, nee, ja, weiß ich nicht, oder was anderes. Das ja. So. Und dann, und plötzlich wurden sie dann befasst, weil hat Anne gesagt, also eigentlich müsst ihr das entscheiden. Man hätte auch sagen können, ich bin Pfarrer, ich habe den Auftrag, die Friedensgebete zu machen, fertig. So. Und der Kirchenvorstand, ihr könnt eure anderen Sachen arbeiten machen. Wäre auch möglich gewesen. Aber ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Jedenfalls ist ja das, was ich gemacht habe, immer ein Stück weiter hinausgegangen, als die anderen geduldet haben. Nicht so. Also das war eben verschieden, wie risikobewusst ist oder nicht. Ne? Der Superintendent hat dann plötzlich diese Regelung sozusagen selber bestimmt. So, nicht? Und mir hat mir das nur brieflich mitgeteilt, was natürlich ein ganz schöner Hammer war. Und naja, und die Gruppen haben natürlich auch gemerkt, also so geht's, so machen wir nicht mit mehr. Wir haben versucht, also nochmal in der Kirche das zu klären. Jeder hatte versucht, eigentlich was dazu sagen und so. Und was weiß ich, dann wurde dem das Mikrofon abgeschaltet und wir haben versucht, ist jemand sich auf Bauern gestanden, hat eben ohne Mikrofon weiter, nicht, versucht und haben trotzdem weiter geredet. Was weiß ich, wurde dann die Orgel als Zeichen benutzt, um dann jemand zu übertönen, weißt du, und dafür ist einer von uns dann die Säule hoch, hat einfach die Schalter, die Orgel wieder ausgeschaltet und so. War richtig was los. Richtig was los, ja. Naja, und dann hat, was weiß ich, der Pfarrer da, also Führer, so hat er gesagt, also dann gesagt, ja, die gehören auch gar nicht dazu hier, die, und was weiß ich, und also. Und so. Wie hieß denn der Pfarrer? Führer. Also. Und dann sind viele ausgezogen, dann einfach so alle raus, nicht? Naja, und schon ab der nächsten Woche sind eben Leute dann stattdessen sozusagen, da gab es eine Baustelle gerade und da haben praktisch ihre Besprechungen und ihre Ansprachen und das wird sich dann eben draußen gemacht. Äußerungen zur Freiheit einer Gesellschaft fanden nun vor dem Kirchenraum statt. Ein eigens einbestellter Professor führte die Diskussion. Ein Lendenschurz, wie Christoph Wonneberger bemerkt. Christoph Wonneberger verzichtet nicht auf den Kontakt mit der Gruppe und irgendwann ist auch wieder die Rückkehr in den Kirchenraum möglich. Die Bedingung allerdings war, dass Gedanken aufgeschrieben werden sollten, kontrolliert, geäußert und so einem geordneten Ablauf zugeführt werden sollten. Aber Christoph Wonneberger wusste auch hier Rat. Freie Gedanken bedürfen nicht eines oktroyierten Vorgehens, sondern sie sind frei. 89 war also jede Woche am Montag Tauziehen von allen Beteiligten. Welchen Auftrag hat die Kirche in der ehemaligen DDR denn für Sie gehabt? Die Kirchen haben das also diese Funktion verschieden ausgeübt. Die katholische Kirche, da ging es eigentlich mehr so, das durchzuhalten. Die Tradition, den Kultus, also die Schar, die ja sozusagen die Ablassen von einem falschen Denken oder Glauben oder so. Nicht? Also die katholische Kirche hat da an der Stelle sozusagen sich nur um sich selber gekümmert. Und die evangelische Kirche, die war ja auch etwas weiter verbreitet. Und die war natürlich oft auch ein bisschen Gegenpart. So gegenüber dem Staat, der versucht hat, so auch, ja auch immer einzuengen, die Kirchen. Und da gab es ja viele Auseinandersetzungen, vor allen Dingen in den 50ern, mit der jungen Gemeinde, Jugendarbeit und so weiter. Und da hat natürlich die Kirche versucht schon, also mehr Öffentlichkeit zu beanspruchen, da in der DDR. Aber es gab natürlich nicht sehr viele Möglichkeiten. Frage Christoph Wonneberger, was er unter dem Wort Pilgern versteht. Der Begriff sozusagen Pilger, das Leben ist ein Pilgerweg, also von Anfang bis Ende. Also man ist nie richtig zu Hause. Heimat ist so ein bisschen, wo man herkommt vielleicht und wo man wieder hin muss, vielleicht, wo man sucht. Also ja, wie, welche Bilder man auch nimmt, nicht? Also das Reich des Gottes oder ob man die Schöpfung davor her. Ja. Also ich denke, man ist nur sozusagen unterwegs. Man ist nie immer zu Hause. Und man ist doch, es ist doch gut, was Gutes lernen eigentlich, dass man vieles nicht festhalten kann. Das Leben kann man überhaupt nicht festhalten. Das ist immer wieder etwas, was einem geschenkt wird. Also jeden Tag auch wieder, wenn man wieder aufbricht, sozusagen aufsteht. Und manchmal denke ich, muss man auch wirklich aufstehen, auf etwas besonders auftreten. Also das ist so, denke ich, das sind so Bewegungen, die manchmal alltäglich sind, aber manchmal auch eine besondere Epoche haben. Und das hat auch sicher auch was mit Freiheit immer zu tun. In der Sendung Elb Pilgergespräche zu Gast bei Radio Zusa Christoph Wonneberger. Ich bedanke mich für das Gespräch. Christoph Wonneberger hat mir einen Wunschtitel mitgegeben, den ich auf jeden Fall spielen soll, denn mit diesem Titel sind die Menschen am denkwürdigen Tag damals aus der Kirche in Leipzig herausgeschritten. We shall overcome. Das will ich gerne tun und mich von Ihnen verabschieden bis in 4 Wochen, wenn es dann wieder heißt: Radio Zusa, Ihr Bürgerrundfunkradio, seien Sie herzlich eingeladen zu den Elb-Pilgergesprächen. Am Mikrofon Irene Rosenthal.